Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg-Mannheim bringen wir heute ein Hörspiel von Hermann Ebeling. Es trägt den Titel Im Zeichen des Maulwurfs. Nein, das hatte ich mir doch ganz fest für heute vorgenommen. Es hing viel davon ab. Das weiß ich doch noch ganz genau, es hing viel davon ab. Es war irgendwas mit menschlicher Einsamkeit. Oder Zweisamkeit? Zweisamkeit. Wie wenn es Dreisamkeit gäbe und Viersamkeit. Irgendwie muss ich wieder draufkommen. Na, Cynthia, schönen guten Morgen. Es wird dir schon wieder einfallen. Aber ich will dir mal was sagen. Nein, ist ja auch egal. Ich wollte nur sagen, wenn es dir nicht wieder einfällt, ich meine, wenn es mir nicht wieder einfällt, was ist dann? Siehst du, nichts ist. Also quäl dich nicht damit. Du brauchst deine Energie für Wichtigeres. Guten Tag, Cynthia. Wie wenn es wichtige Dinge gäbe. Aber irgendwas war es. Wenn ich es nur auf die Memory Box gesprochen hätte, jetzt ist es weg. Vielleicht war es eine Verabredung. Eine Verabredung. Kichere doch nicht wie ein junges Mädchen. Tja, eine Verabredung. Das war's vielleicht. Schließlich zahle ich doch die Beiträge für das Kontaktkarussell. Guten Tag, Cynthia. Ich gebe Ihnen die Message-Information. Da habe ich doch Anspruch auf Kontakte. Aber es kommt ja nie etwas dabei heraus. Das kannst du alles auch auf deinem Holoschirm haben. Bitte die Kassette. Der esoterische Nostradamus-Zirkel lädt Nein. Weisheit aus den Tiefen der Zeiten vermittelt Ihnen ein Besuch unserer holographischen Kopien Lascaux 3 und Lascaux 4. Der Zugang befindet sich auf der 70. Ebene. Nein. Wenn Sie... Aufforderung für Cynthia Lesko. Personal Code 27-ABF14. Vorsprache bei C4. Persönliches Erscheinen aufgrund... Nein. Geistreise zu den Heiligtümern subterraner Urzeit, die schon... Was war das? Moment. Aufforderung für Cynthia Lesko. Personal Code 27-ABF14. Vorsprache bei C4. Persönliches Erscheinen aufgrund zurückliegender Ereignisse. Terminabsprache über Werken. Ende. Aufgrund zurückliegender Ereignisse? Wenn ich mich nur erinnern könnte, was da war. War denn da überhaupt was? Anmerkung Oleg. Bei C4 handelt es sich um die Zentrale zur Erfassung politischer und historischer Irrlehren. C4. Danke. Zentrale zur Erfassung politischer und historischer Irrlehren? Was es nicht alles gibt. Aber was hat denn das mit mir zu tun? C4. Wie das klingt. So ein sinnloses Wort. Politische und historische Irrlehren. Ich rede ja nur mit den Leuten, dafür werde ich bezahlt. Ich habe doch mit politischen Irrlehren nichts zu tun. Human Administration und Organization interessiert mich doch überhaupt nicht. Oleg, verbinde mich mit dem Welcome. Welcome. Und wir müssen alle Gesprächstermine heraussuchen, die ich habe. Ich kann meine Partner doch nicht allein lassen, die brauchen mich. Oder dich? Klar brauchen die mich. Ich habe das gelernt. Ich kann mit den Menschen reden. Wirken ist auf dem Schirm. Beeilen Sie sich, Cynthia Lesko. Leon M3, 54. Ebene. Sie sehen doch, dass die Kabine voll ist. Das sind Sie immer. Da ist doch noch genug Platz. gemacht? Ich muss runter in die 53. zur medizinischen Versorgung. Wissen Sie, was das heißt? Also. Die 53. ist die Psi-Ebene. Das hat mit Medizin nichts zu tun. Das ist doch gleichgültig. Unser Körper ist eine große Einheit. Die paar Ebenen hätten Sie doch zu Fuß oder mit den Rolltreppen runtergehen können. Ich wohne im Rayon S11, verstehen Sie das? S11, in der 14. Ebene. Da muss ich jedes Mal erst in die 10. Ebene hoch, wenn ich nach M und N will. Das geht uns allen so. Mischen Sie sich da nicht ein. Ich unterhalte mich mit dem jungen Mann. Ich habe ihn angesprochen. Ich heiße Mirjam. Das ist die Schutzpatronin der 14. Ebene. Ich habe die Höhle gesehen, in der sie gelebt hat. Eine echte holographische Kopie. Nur wenn ich von S nach M will, dann muss ich immer in die 10. Ebene hoch. Können Sie lesen, Miriam? Nein, wozu? Nur die Piktogramme, die kenne ich. Starren Sie mich doch nicht immer so an. Nein, nein, natürlich nicht. Rayon M3, 50. Ebene. Sie haben so einen stechenden Blick. Fahren Sie auch in die 53? Wir könnten zusammenbleiben. Wenn wir zusammen ankommen, dann könnten wir doch zusammenbleiben. Dann kenne ich da schon jemand. Ich habe Angst vor der 53. Ebene. Rayon M3, 53. Ebene. Kommen Sie mit. Ich habe Vertrauen zu Ihnen gefasst. Nein, ich muss runter in die 90. Es wird immer schlimmer. Nein, nein. Es ist schon seit jeher so gewesen. Elend. Wie Sie wollen. Auf die 90. Ebene fahren Sie? Ach, das habe ich so gesagt. Ich sage immer irgendetwas. Man darf die Menschen nicht zurückstoßen. Hört Sie doch auf mit dem Quatsch. Rayon M3, 60. Ebene. Sie sehen nicht aus wie eine, die so vor sich hinredet. Ach, lassen Sie mich doch einmal. Ich bin Mitglied beim Kontaktkarussell, da brauche ich keine Zufallsbekanntschaften. Auf der 90. Ebene gibt es nur Hochkarätiges. Identitätsänderung, Lebensaltervergaben, naja, und die ganzen Kontrollprovisionen. Wer da arbeitet. Ich heiße Vanya, schöner Name, nicht? Vanya Abane. Ich fahre hier jeden Tag ein paar Mal rauf und runter, bis auf die 150. Ebene. Und dann wieder hoch mit den Expresskabinen. Sagen Sie doch was. Sie sagen doch immer irgendwas. Man darf die Menschen nicht zurückstoßen. Können Sie lesen? Ich? Ja klar. Und Sie? Warum haben Sie denn das diese Frau gefragt? Ich frage immer irgendetwas. Und eben nicht. Elend. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Rayon M3, 90. Ebene. Lassen Sie mich schon vorbei. Hoffentlich gehen Sie wenigstens nicht zum Identitätswandel. Sie gefallen mir nämlich so, wie Sie sind. Ja, bitte. Ich bin Cynthia Leskow. Cynthia Leskow. Sie haben mir eine Vorladung geschickt. Vorladung? Nennen Sie das doch nicht Vorladung. Das ist alles Routine, alles Routine. Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Finden Sie auch, dass die Luft heute besonders schlecht ist? Irgendwie bitter oder faulig? Ja, sie hinterlässt so ein fauliges Gefühl auf den Schleimhäuten. Ich nehme an, Sie haben mich nicht hierher kommen lassen, um mir das zu sagen. Dass die Luft nicht zum Atmen ist, das weiß ich selbst. Cynthia Leskow. Sehen Sie, da haben wir Sie schon auf dem Schirm. Ich heiße übrigens Koyama. Miroslav Koyama. Schöner Name, nicht? Manchmal glaube ich, das war der einzige Glücksfall in meinem ganzen Leben, als der Computer mir meinen Namen gegeben hat. Zufall. Glück. Einmal im Leben Glück. Haben Sie was geschluckt, bevor Sie hierher gekommen sind? Natürlich. Gegen Sprechzwang und Desinteresse. Naja, das Übliche. Ich lasse mal so ein Normalprogramm laufen. Beantworten Sie mir bitte die Frage, wie viele Epochen hat die Geschichte der Menschheit? 3. Beantworten Sie mir bitte die Frage, wann begann die erste Epoche der Menschheit? Nach den Forschungen von Grosch und Melker kann von einer eigentlichen Menschheit erst im Abivilien oder im frühen Klaktonien gesprochen werden. 543.000 VCAR. Nach der ergänzenden Lehre von Miller und Pertini kann von einem geistigen Begriff der Menschheit erst seit 85.000 Jahren gesprochen werden. Beantworten Sie mir bitte die Frage, wo befindet sich das älteste Heiligtum der Menschheit? Das älteste Heiligtum der Menschheit befindet sich in der Höhle L'Enfer-le-Langogne. Nach der Widerlegung der Cantillschen Theorie konnte Weißbach das Jahr 48.014 VCAR berechnen. Beantworten Sie mir bitte die Frage, wann endete die erste Epoche der Menschheit? Die erste Epoche der Menschheit endete mit dem Auszug der Menschen aus den Höhlen, 10.000 VCAR. Die Menschheit verlässt ihre natürliche Heimat und stürzt sich in das tragische Abenteuer, jahrtausendelang ungeschützt unter freiem Himmel zu leben. Die Sonneneinstrahlung und andere kosmische Einflüsse zwingen die Menschheit schließlich, diesen Irrweg wieder aufzugeben. Beantworten Sie mir bitte die Frage, wann beginnt die dritte Epoche der Menschheit? Zu Beginn des dritten Jahrtausends NCAR kehrt die Menschheit wieder zur normalen unterirdischen Lebensweise zurück. Ihre Rettung ist verbunden mit den globalen Entwürfen von Siebstein und Mortenfield. Überall entstehen die riesigen unterirdischen Biotope. Die Zukunft der Menschheit konnte in letzter Stunde gesichert werden. Beantworten Sie mir bitte die Frage. Das reicht. Jetzt sagen Sie mir endlich, was das alles soll. Das weiß ich auch nicht, Cynthia. Ich kümmere mich nur um Ihr intellektuelles Profil. Das ist im Centcom in allen Einzelheiten bekannt. Ich hätte den Job als Sprachpartnerin nie bekommen, wenn da irgendetwas nicht stimmen würde. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Sagt Ihnen das was? Natürlich. Und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Gesang der Geister über den Wassern. Das ist Gift. Dafür ist die Zentrale zur Erfassung politischer und historischer Irrlehren da, um dieses Gift zu bekämpfen. Strömt von der hohen, steilen Felswand. Dutzenden von Gesprächspartnern haben Sie solche Texte vorgetragen. Hier ist Ihr Dossier. Das Centcom hat Ihren Namen ausgespuckt, aber Sie haben lange genug Schaden angerichtet. Ich hatte immer den Eindruck, dieser Text hätte eine beruhigende Wirkung auf meine Gesprächspartner. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Beruhigend? Hakoyama, wenn diese Wortspielereien die Leute beunruhigen, dann verzichte ich darauf. Ja, glauben Sie, es geht um diese paar Reime? Es geht um Sie, Frau Leskopf. Sie bringen die Leute durcheinander. Sie werden aber bezahlt, um die Menschen auf dem normalen Psycho-Level zu halten. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin und... In dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Ja, mit solchen Utopien richten Sie nur Unheil an. Es gibt keine Gestirne, es gibt kein Wiesental und es gibt keinen Wind. Es gibt Belüftungsanlagen mit Abluft und Zuluft. Das sind Bilder, Herr Koyama. Bei denen sich die Menschen aber etwas vorstellen, Frau Leskopf. Hier, Sie haben in den letzten 10 Dekaden 3 Dutzend Sprechpartner gehabt. Bei 17 Partnern hat sich der Psycholevel nach unten verändert. Das heißt Unruhe nach innen und nach außen. Solche Texte sind nicht verboten. Aber in Ihrem Mund werden sie gefährlich. Sonnenuntergänge und Gewitterwolken und Abendstimmung und singende Vögel in den Bäumen, das weckt Sehnsüchte und Gefühle. Das sind Träume und Bilder und Worte. Nein, Frau Leskopf, das ist Gift und Sprengstoff. Sind Sie eigentlich wirklich so naiv? Ich weiß nicht. Das Centcom wird Sie benachrichtigen, wenn unser Gespräch ausgewertet ist. Und dann? Nur das Beste für Sie und für die Gesellschaft. Ende des Dialogs Koyama, Cynthia Leskopf, Personal Code 27-ABF14. Stereo M3, 90. Ebene. Lassen Sie mich doch rein. Glauben Sie, ich habe Lust, ewig hier auf der 90. zu stehen? Jetzt rücken Sie doch ein bisschen zusammen. Fertig. Da können Sie doch ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen. Meinen Sie, auf die 90. fährt man zum Vergnügen? Ach, was geht Sie das an? Na, sowas. Meine schöne Kabinengefährtin von heute Morgen. Vanya. Und Sie wissen meinen Namen noch? Schöner Name nicht, Vanya. Ja. Das war entsetzlich, Vanya. Ganz entsetzlich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also doch bei der Identität? Nein, C4. Die Zentrale für... Psst, ja, ich weiß. Die sind ganz gefährlich. Verstehen keinen Spaß. Ist das wahr? Woher wissen Sie denn das? Das geht Sie überhaupt alles gar nichts an. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Ist ja schon gut. Sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen. Cynthia. Cynthia, schöner Name, nicht? Das ist viel besser für die Fantasie, wenn man weiß, wie die Leute heißen. Ich führe Gespräche nicht gern mit Namenlosen. Oder man muss dann selbst Namen erfinden. Nein, das ist nicht gut. Das war entsetzlich. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was Sie von mir wollen. Sagen Sie, wollen wir nicht zusammen aussteigen? Irgendwo auf der 40. oder auf der 30. Dann gehen wir in irgendeine Bar und Sie reden sich alles von der Seele. Ich kann gut zuhören. Ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Von der Seele reden. Sie sind gut. Ich muss begreifen, was los ist. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch, wie alle anderen auch. Oder? Lyon M3, 40. Ebene. Kommen Sie, Cynthia. Geben Sie mir mal die Überwachung Null-Ebene, die Zentrale. Verstanden. Nielsen persönlich. Nielsen, Null-Ebene. C4 Koyama. Sagen Sie, Nielsen, was ist eigentlich los bei Ihnen da oben? Was soll los sein? Es ist alles tot und trüb wie eh und je. Ich fange an, daran zu zweifeln, Nielsen. Seit Monaten häufen sich hier wieder die Fälle, dass Leute mit dem Null-Ebenen-Syndrom auftauchen. Sie wollen auf die Erdoberfläche. Sie wollen da oben kolonisieren oder rekultivieren. Was weiß ich. Das ist ja wohl nicht unsere Sache. Ach. Wir sind für Meteorologie und für Bioüberwachung zuständig. Ihr Null-Ebenen-Syndrom, das entsteht unten, nicht hier oben. Dann will ich Ihnen einmal etwas sagen, Nielsen. Hier zirkuliert ein Film. Den haben Tausende, Hunderttausende gesehen. Da wird gezeigt, dass auf der Null-Ebene Menschen leben. Tun sie ja auch. Aber fragen Sie nicht, wie. Das ist mir egal. Aber wir hier unten sehen in einem solchen Film auch den weiten Himmel und die Gestirne. Und wir ahnen den Wind. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Bitte? Solche Bilder machen die Leute süchtig. Sie müssen den Kontakt zur Nullebene strenger kontrollieren, Nielsen. Eine hundertprozentige Kontrolle gibt es nicht. So. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Da sind die Schleusen und die Filter und die Endlager. Das weiß ich alles, Nielsen. Sie brauchen mir keine technischen Vorträge zu halten. Sorgen Sie besser dafür, dass von der Nullebene keine Informationen nach unten gelangen. Wir leben hier in einem Hexenkessel. Und wenn der Druck zu groß wird, dann gibt es eine Katastrophe. Und Sie meinen, da sind dann diese paar Filme von der Nullebene dran schuld, wo man ein paar Halbwilde herumrennen sieht? Lächerlich. Halten Sie die Leute psychisch unter Kontrolle. Es lebe der psychische Null-Level. Ende. Nein, nein. Lassen Sie Ihre Codekarte nur stecken. Ich habe noch genug Konsumgas. Ich nehme so einen 3-4-Konzentrat. 3-4? Ich nehme mal 7-8. Schmecken ja doch alle gleich. Ach, was die heute wieder für eine Farbe haben. Also, was wollen Sie von mir? Mit mir schlafen? Oder nur Sprechkontakte? Ganz wie Sie wollen. Waren Sie in den letzten Dekaden mal wieder auf den 50er oder 60er Ebenen? Nein? Schade. Das müssten Sie mal sehen, wie das alles neu hergerichtet ist. Diese riesigen Hololandschaften, ich sage Ihnen ausgezeichnet. Von der Wirklichkeit überhaupt nicht zu unterscheiden. Von welcher Wirklichkeit? Ja, natürlich überhaupt nicht zu unterscheiden. Man geht da durch breite Gänge und hat den Eindruck, dass sie unendlich sind. Sie verlieren sich irgendwie in der Ferne. Und dann die Fünf-Sinne-Shows. Sie müssen da unbedingt mal hin, wenn Sie noch genug Konsumbons haben. Hey, Cynthia. Ja? Ist es nicht interessant, was ich erzähle? Die letzte Fünf-Sinne-Show, in der ich war, irgendwo auf der 70. oder 71. war das, fantastisch. Jetzt hör doch mal mit dem Quatsch auf. Hier, schluck das mal. Das bringt dich wieder ein bisschen in die Reihe. Seien Sie nicht böse. Ich kann auch nichts dafür. Ich bin ganz durcheinander. Dieser Koyama. Bei Koyama? Bei Koyama warst du? Ja. Koyama hieß er. Bei der C4. Kennen Sie den? Wieso kennen Sie den? Erzähle ich dir später. Jetzt bleib erst mal ganz ruhig sitzen. Du brauchst nicht zu reden. Das ist furchtbar. Dieser Zwang zu sprechen. Ich arbeite doch als Sprachpartnerin. Da kriegst du Leute zugewiesen und musst mit denen reden, weil sie sonst an ihrer Einsamkeit zugrunde gehen. Wracks sind das. Zombies. Lebende Tote. Und mit denen musst du reden, stundenlang. Und dann merkst du, sie hören gar nicht zu. Weil sie aus sich selbst nicht mehr raus können, verstehst du? Eingekerkert in sich selbst, lebenslänglich. Du siehst nur ihre Augen aus dem Kerker rausstarren. Und dann erzählst du ihnen Märchen und Geschichten aus der 50. oder 60. Ebene, von den Hololandschaften und den Fünf-Sinne-Shows und den Geistreisen in die Vergangenheit. Es ist entsetzlich. Mit mir brauchst du nicht ununterbrochen zu reden. Von mir aus können wir auch ganz still dasitzen. Das ist auch was Schönes. Oder ich erzähle dir was von mir. Musst du nicht. Komisch. Heute schmeckt das 3-4-Konzentrat gar nicht so schlecht. Ich habe früher mal bei C4 gearbeitet. Politische Irrlehren? Nee, die historischen Irrlehren. Und dann? Und dann war ich mir auf einmal nicht mehr so sicher, ob nicht die offizielle Lehre eigentlich die Irrlehre ist. Und die Irrlehre wäre die Wahrheit. Das verstehe ich nicht. Die große Heimkehr der Menschheit unter die Erde, das war gar keine Heimkehr. Das war eine Flucht. Der Mensch ist doch kein Maulwurf und keine Wühlmaus. Der Mensch gehört auf die Erde. Auf die Nullebene? Nenn es, wie du willst. Wir gehören nach oben. Nicht in diese unterirdischen Gefängnisse und Höhlen. Aber das ist ein Ungedanke. Sprich da nie drüber. Mit niemandem. Komm, lass uns gehen. Auf einmal ist alles so bedrückend. Diese niedrige Decke und diese schwachsinnigen Aussichtswände. Lass uns irgendwo anders hinfahren. Auf irgendeine Holo-Ebene. Da kann man wenigstens von Freiheit träumen. Ich glaube, ich habe was Besseres. Aber dazu müssen wir in meine Wohnzelle fahren, in Rayon 17. Ja? Wenn wir nur Körperkontakte aufnehmen sollen, dann sag es lieber gleich. Dazu habe ich nämlich heute keine Lust. Ich habe wirklich was Besseres. Komm. Ich bin es, Oleg. Danke. Ich habe Sie erkannt, Vanya. Meine hat genau die gleiche Stimme. Ein paar Millionen werden Sie von der Serie schon hergestellt haben. Und einer wie der andere. Entsetzlich. So stark unterscheiden sich die Menschen auch nicht, oder? Natürlich nicht. Ich habe das nur so gesagt. Schon gut, schon gut. Komm, setz dich. Ich lege eine Kassette ein. Macht das nicht Oleg? Nee, die nicht. Die habe ich hier versteckt. Man weiß ja nie. Da. Die überflogene Region keine signifikanten Veränderungen aufweist. Vegetation hat quantitativ zugenommen. Moment noch. Die Nullebene, nicht? Mhm. So ist am Rande der Steppe eine kräftige Mischvegetation entstanden. Savannenartige Gebiete wechseln mit intensiverem Pflanzenwuchs. Das sind Menschen. Die Kontrolle Nullebene empfiehlt. Verstehst du, was das heißt? Da oben leben Menschen. Savannenartige Gebiete wechseln mit intensiverem Pflanzenwuchs. Die Kontrolle Nullebene empfiehlt, ab sofort die Luftinspektionen durch Bodeninspektionen zu ergänzen. Siehst du sie? Und das ist wirklich kein Fünf-Sinne-Film? Der ist echt. Die leben da oben, oder? Scheint so. Das sind keine von unten. Ich vergrößere den Sektor mal. Ab sofort die Luftinspektionen durch Bodeninspektion zu ergänzen. Angezeigt wären biochemische Untersuchungen des Pflanzenbestandes. Vor allem aber muss... Da reißt der Film ab. Zeig das letzte Bild nochmal. Ja. Das sind vier. Fünf. Ganz am oberen Bildrand. Er kommt gerade ins Bild. Schade, dass das nicht schärfer ist. Man sieht nicht, was sie für Kleidung anhaben. Vermutlich selbst gemacht. Wir haben darüber gesprochen. Wer? Wir? Ach so. So Bekannte, von denen ich die Kopie habe. Und jetzt? Und jetzt was? Ja, wir können doch jetzt nicht so weiterleben, als ob es diesen Film nicht gäbe. Menschen, die auf der Nullebene leben. Und wenn die da leben, warum leben wir dann nicht auch da? Die Geschichte der Menschheit zerfällt in drei große Epochen. Am Ende der ersten Epoche... Wenn die da oben leben, warum leben wir da nicht da oben? Noch nicht, Cynthia. Noch nicht. Herr Koyama, der ehemalige Mitarbeiter Vanya Abernel wartet jetzt seit 30 Minuten im Vorzimmer. Vanya Abernel, schöner Name, nicht? Er wartet jetzt seit 30 Minuten. Ist sein Dossier vorbereitet? Dann holen Sie ihn. Abernel, Abernel. Wer war das nur? Herr Koyama? Ach, Sie sind das. Befreiung von der Arbeit wegen historischer Labilität. Sehen Sie? An die Gesichter kann ich mich nicht erinnern, aber das Vergehen prägt sich mir unauslöschlich ein. Unauslöschlich, Herr Abernel. Vergehen, Herr Koyama. Ich wurde hier bezahlt, um zu denken. Und das habe ich getan. Aber in der falschen Richtung. Wir sind keine Sekte, die die Wahrheit predigt. Wir sind eine Organisation zur Bekämpfung von Irrlehren. Das Dossier von Vanya Abernel, Personal Code 22 AWS 11, ist abrufbereit. Danke. Mein Dossier? Wollen Sie mich wieder einstellen? Nein, Herr Abernel. Ich bin jetzt seit 4 Jahren von der Arbeit befreit. Die meisten Menschen sind das ihr Leben lang. Sie haben wenigstens die Erinnerung an Arbeit. Die anderen haben nicht einmal das. Sinnlosigkeit vor sich, Sinnlosigkeit hinter sich. Ich nehme an, Sie haben mich nicht hierher geordert, um mit mir über die Sinnlosigkeit des Lebens zu philosophieren. Geben Sie mir wieder Arbeit bei CFER. Schauen Sie sich mein Dossier an, es ist in Ordnung. Dossiers, Herr Abernel, Dossiers. Verdammt, jetzt sagen Sie doch, was Sie wollen. Ich habe Besseres zu tun, als mit Ihnen Konversation zu machen. Was denn, mein lieber Vanya Abernel? Kommen Sie mal. Wollen Sie mir Ihre Neuerwerbung an subversiver Literatur zeigen? Ich habe gehört, es gäbe da so einen Film von der Nullebene, auf dem man echte Menschen sieht. Keine Maulwürfe, echte Nullebenenbewohner. Hören Sie auf mit dem Geschwätz. Sie werden damit noch einmal ganz gehörig auf die Schnauze fliegen. Das bin ich schon. Hier rein. Oh. Ja, das hatte bis jetzt nur der Bürgerschutz und das Zentkom. Und jetzt haben wir das auch. Mundus subterraneus observatus, unser totaler Blick auf die unterirdische Welt. Ich interessiere mich nicht für Technik. Sollen Sie auch nicht. Sie sollen sich Ihre Mitmenschen anschauen. Hier können Sie die einzelnen Ebenen abrufen. Na, was wollen Sie denn sehen? Eine Fünf-Sinne-Ebene vielleicht mit nackter Haut und Holo? Das Scherzen wird Ihnen noch vergehen, mein Lieber. Wissen Sie, warum ich Ihnen das zeige? Da bereitet sich etwas vor. Ein Ausbruch. Schauen Sie sich das an. Oder das. Da. Da, das ist die 40. Da zertrümmern Sie gerade ein Konsumzentrum. Oder hier, die unteren Wohnebenen. Die rotten sich überall zusammen. Das Zentrum soll was in die Luft geben, das habt ihr doch immer gemacht. Wir, wer wir? Die 114. und die 115. sind seit 2 Dekaden zu. Wir warten, bis sie sich wieder beruhigen. Die letzten Unruhen dieser Art, das war vor 30 Jahren. Ich kann mich noch erinnern. Danach kam dann die neue Geburtenpolitik. Und die Gründung von C4. Wir sind nicht schuld an diesem Zustand. Nur machen Sie das mal dem Zentkom klar. Sie stellen sich vor, wir hätten das falsche Geschichtsbild immer noch nicht aus den Köpfen herausgebracht. Dabei sind 99% aller Bürger feste Anhänger des neuen Geschichtsbildes. Im Zeichen des Maulwurfs. Das Gift kommt von oben. Solange hier noch Filme über die paradiesischen Zustände auf der Nullebene kursieren und solange noch Pflanzen und Tiere von der Nullebene zu uns geschmuggelt werden, so lange kommt die Gesellschaft nicht zur Ruhe. Diese Theorien sind mir bekannt. Sie wurden zuerst von Burke und Bengtsson vertreten. Also, Und die sind seit 50 Jahren tot. Und das Übel ist immer noch nicht beseitigt. Kommen Sie, wir gehen in meinen Arbeitsraum. Nein, ich sage Ihnen das besser hier. Oder trauen Sie Ihrem Oleg? Ich habe nichts zu verbergen. Quatsch. Also, Sie sind seit heute wieder Mitarbeiter der C4. Ab nächster Dekade sind Sie in die Kontrolle Nullebene delegiert. Ihr Chef da ist ein gewisser Nielsen. Und Sie koordinieren deren Arbeit mit der C4. Koordinieren? Dann nennen Sie es doch, wie Sie wollen. Wir erstatten der C4 permanent Bericht. Oder wollen Sie diesen Vorschlag ablehnen? Nein, nein. Das empfiehlt sich ja wohl auch nicht. Hey, Nielsen, alles klar? Warten Sie noch einen Moment. Dieser neue Mitarbeiter soll mitfahren. Von mir aus, wenn er nicht seekrank wird in diesen verdammten Bodengleitern. Na, da kommt er. Hey, Abanel, wir warten schon seit einer Ewigkeit. Bin ja schon da. Das ist Pearls, der Fahrer. Abanel, Vanya Abanel. Schöner Name. Pearls ist auch ganz gut. Dann wollen wir mal. Der Schleusenbereich erstreckt sich über 4 Ebenen. Totale Sicherheit. Die Automatik muss nur einmal versagen. Da holt uns niemand mehr aus diesem verdammten Labyrinth heraus. Na? Was macht das Adrenalin? Naja. Waren Sie ja noch nie draußen auf der Nullebene, oder? Das ist das erste Mal. Durch die Bioschleuse sind wir durch. Jetzt sind wir draußen. Es ist hell. Es ist alles hell. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist die Sonne. Tausendmal heller als auf den Hologrammwänden. Und die Kuppel, oder wie man das nennen will, der ganze Himmel ist eine riesige Kuppel. Unendlich weit. Unendlich weit und hoch. Unter Boden. Nichts als Ebene. Nichts als Ebene. Der Horizont, der ist unendlich weit weg. Beeindruckend, was? Da ist eine Hololandschaft natürlich nichts dagegen. Man gewöhnt sich dran. Aber Nell, schauen Sie mal darüber. Da war vermutlich mal eine Stadt. Diese langgezogenen oder runden Hügel, das waren Städte. Bei den meisten stehen die Häuser ja auch noch. Aber die hier hat's anscheinend erwischt. Außenatmosphäre normal, Luftbewegung gering. Im Obsoldeutsch hieß das Wind. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Woher kennen Sie denn das? Woher kennen Sie denn das? Ich habe Nordpol Dora 3 angesteuert. Ist das richtig? Ja. Nehmen Sie botanisches Material. Und dann fahren wir rüber nach Nordpol Dora 4, an die Wasserstelle. Roger, Nordpol Dora 3. Wir gehen auf Bodenberührung. Hoppla. Gehen Sie an den Greifer, Pearls. Ich nehme die anderen Werte. Bitte, bitte. Gehen wir nicht raus? Wir bleiben hier im Gleiter? Ach so, richtig. Für Sie ist das neu. Pearls, geben Sie aber Nell mal den Schutzanzug. Und begleiten Sie ihn. Haben Sie Angst, ich verirre mich hier auf dieser Steppe? Das ist Vorschrift. Aufenthalt auf der Nullebene ist nur in Gruppen und unter Aufsicht erlaubt. Gesetz über die Nullebene, Paragraph 11, sollten Sie kennen. Ist ja schon gut. Kommen Sie. Luftwerte sind normal. Aber nehmen Sie trotzdem die Maske mit. Vorsicht. Die Sprossen sind ziemlich hoch. Ja. Das ist also der Erdboden. Die Nullebene. Wie sich das hier geht. Ach was, das kommt dir nur so vor. Irgendwie federnd. Wie wenn man größere Schritte machen könnte. Ja, ja. Fassen Sie mal mit an, wir brauchen ein paar Bodenproben. Wir verfolgen die Entwicklung ganz kontinuierlich, seit Jahrzehnten. Jede Dekade... Wird Seien Sie mal einen Augenblick still. Wieso? Psst. Hören Sie es? Ich höre nichts. Eben. Stille. Vollkommene Stille. Dass es das gibt. Keine Zuluft, keine Entlüftung, keine Musik, kein Geschrei, gar nichts. Kein undefinierbares Brummen und Sausen, nichts. Stille. Hören Sie? So, Ende der Vorstellung. Wir haben noch ein ziemliches Programm, okay? Ja, ja. Fertig? Hier, nehmen Sie die Kisten und dann ab. Der Schutzanzug kommt da in den Beutel. Zur Entseuchung, man weiß nie. Kann ich? Greifer ist eingefahren, Leiter ist eingefahren, Kufen sind eingefahren. Jetzt noch Pulsora 4. Monoton auf die Dauer, nicht wahr? Für Sie vielleicht, aber nicht für mich. Kann ich mal das Fernglas haben? Oh, bitte, bitte. Aber in der Ferne sehen Sie auch nichts anderes als Steppe und Savanne. Pearls? Nach Nordpoldora 4 nehmen wir gleich die 7 oder die 8. Da standen. Die kommen mit unseren Proben gar nicht. Da laufen Menschen, Nielsen. Da drüben laufen Menschen. Hey, Pearls, steuern Sie da drüben hin. Kurz halten, Pearls. Da ist nichts. Aber ich sehe Sie mit bloßem Auge. Menschen. Sind Sie denn blind? Wo sollen ja Menschen herkommen? Hier ist Wüste. Links müssen Sie halten. Hinter die Hügelkette da. Hören Sie sofort auf, den Piloten zu beeinflussen. Wir sind hier nicht auf einer Vergnügungsreise in der 50. Ebene. Warum glauben Sie mir denn nicht? Ich habe diese Menschen gesehen. 5 oder 6. Ich habe nichts gesehen, Abanel. Sie, Pearls? Nee. Dann können wir diese Unterhaltung wohl beenden. Ja, ganz es deutlich. Es sei denn, Sie legen es darauf an, ein Fall für die Psy-Ebene zu werden. Ich gehe auf 30 Fuß. Erzähl, Vanya. Es ist, wie wenn dein Körper auf einmal größer würde und leichter. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie hoch der Himmel ist. Und wie weit der Horizont. Hier unten, das stimmt alles nicht. Das ist ein schäbiger Ersatz für die wirkliche Welt. Warum bauen die denn Kunstlandschaften nach dem Vorbild der Nullebene, wenn der Mensch für das subterrane Leben gemacht ist? Aber das wird sich ändern. Koyama hat mir seine Telezentrale gezeigt. Es gärt auf allen Ebenen und in allen Rayons. Jetzt müssen wir die Sache vorantreiben. Cynthia, bei jedem Sprachkontakt, den du mit deinen Partnern hast, musst du von der Nullebene sprechen. Dass der Mensch wieder nach oben gehört. Dass wir keine Maulwürfe sind. Ich bin keine Sprachpartnerin mehr. Sie haben mich von der Liste gestrichen. Dann müssen wir es eben anders versuchen. Ein Funke genügt und eine Revolution wird losbrechen. Vanya, du sagst, du hast diese Menschen mit eigenen Augen gesehen. Ja. Oder zweifelst du jetzt auch an meinem Verstand? Nein, aber verstehst du, das ist so gegen alle Vernunft. Unser Leben lang haben wir gehört, dass die Menschen dort oben zugrunde gehen müssen. Und jetzt... Cynthia, wir müssen sie filmen. Wir müssen mit ihnen sprechen. Wir müssen sie zeigen. Jeder muss wissen, dass dort oben menschliches Leben möglich ist. Und dein Nielsen hilft dir dabei? Der nicht einmal ihre Existenz wahrhaben will? Nielsen? Nein, der nicht. Aber du vielleicht. Herr Koyama. Ja? Vanya Abernay, Personal Code 22 AWS-11. Wartet jetzt seit 35 Minuten. In 5 Minuten von mir aus. Ich habe den Eindruck, heute ist die Belüftung besonders schlecht. Finden Sie nicht auch? Ja, das könnte man durchaus sagen. Lüg doch nicht, verdammt nochmal. Du riechst doch überhaupt nichts. Du hängst an deiner Batterie. Ach, Elend, Elend. Soll ich jetzt Herrn Abernay bitten? Ja, und sein Dossier. Abernay, schöner Name. Irgendwie schöner als Koyama. Aber Miroslav ist gut. Nein, eigentlich auch nicht. Heute ist alles mies. Prof. Mart, können Sie diesen Abernell nicht wieder wegschicken? Ich möchte runter auf die 140. oder die 150. Ich muss meditieren. Ich muss mich wiederfinden. Hinab zu den Müttern, zu den Urmüttern. Oder auf eine Nirvana-Ebene. Ach, ist ja auch egal. Vanya Abernell. Ich bringe den Bericht für diese Dekade. Na ja, legen Sie ihn dahin. Ich sehe inzwischen, Herr Koyama, dass es eine totale Abschirmung der Gesellschaft von der Nullebene nicht geben kann. Ja, das brauchen wir aber. Vanya heißen Sie mit Vornamen, nicht? Schöner Name. Diese Geschichten von Menschen auf der Nullebene müssen raus aus den Köpfen. Verstehen Sie das? Sie machen uns krank! Ja, sicher. Aber die Erfahrung lehrt, dass es so nicht geht. Dass es so nicht geht, dass es so nicht geht. Wie denn dann? Zeigen Sie diese Menschen, wenn es sie gibt. Lassen Sie Gespräche aufnehmen. Zeigen Sie, dass das kranke, verkrüppelte, mitleiderweckende Kreaturen sind. Keine Vorbilder für utopische Paradiese auf der Nullebene. Schön gedacht, Abernay. Ich hatte damals recht, Sie aus der C4 rauszuschmeißen. Sie waren zu klug für uns. Aber vielleicht haben Sie recht. Nielsen ist unfähig. Ein Nullebenen-Neurotiker. Darum wird er auch gegen das Projekt sein. Das lassen Sie mich nur machen. Ich habe die besseren Beziehungen zum Zentkom. Nielsen, wenn einer schon Nielsen heißt. Und wenn wir die Sache über seinen Kopf hinweg organisieren, ich besorge Ihnen einen Spezialauftrag. Und den Rest machen Sie. Danke. Puffmat, bringen Sie Avanel raus. Ich möchte eine Mitarbeiterin vorschlagen. Spezialistin für Sprachkontakt. Ja, machen Sie das. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich glaube nicht an den Erfolg Ihres Projektes. Es hat überhaupt keine Chance. Und ob es Chancen hat, Herr Koyama? Nennen Sie mich Miroslav, wenn Sie wollen. Nein, Sie haben überhaupt keine Chance. Aber es gibt mir irgendwie ein bisschen Mut, dass Sie dran glauben. Dass Sie an irgendetwas glauben. Dass Sie denken, Sie könnten etwas ausrichten, etwas bewirken. Prof. Mart, besorgen Sie mir einen Termin für die 140. Oder für eine Fünf-Sinne-Ebene. Ist ja auch egal. Verstanden. Ende des Dialogs Koyama, Vanya Abernel. Personal Code 22-AWS-11. Alles okay, gleich sind wir draußen. Alles okay. Cynthia, und vor allem keine Bewegung zeigen. Ganz cool. Du hast die Nullebene schon dutzendmal besucht. Das ist deine Spezialität. Bioschleuse? Das wär's. Fahre Dora Zeppelin 4 an. Jetzt geht's los. Hey, Pearls. Ja? Ich habe hier eine Order von der C4 mit Bestätigung vom Zentcom. Bitte. Wir steuern nicht Richtung Dora Zeppelin 4. Wir gehen nach Nordpol Dora. Nee, aber nee. Hier ist meine Flugorder. Und die lautet Dora Zeppelin 4. Pearls, wir haben einen Sonderauftrag. Direkt vom Zentcom. Hier, lesen Sie das mal. Kontakt mit möglicherweise noch existierenden Menschen auf der Nullebene suchen. Ich bin Nielsen verantwortlich. Aber Sie wissen genau, dass Nielsen diese Suche nie unternommen hätte. Sabotiert hätte er sie. Deswegen lässt C4 diese Sache laufen. Ich bin Nielsen verantwortlich. Pearls, sehen Sie doch ein, das ist wichtig. Davon hängt vielleicht die Zukunft der Gesellschaft ab. Glauben Sie noch an so etwas? Setzen Sie mir eine Pistole auf die Brust und ich fahre Sie, wohin Sie wollen. Bitte? Nordpol Dora. Aber aussteigen werde ich nicht. Sie müssen Ihre Exkursion schon alleine machen. Ziemlich mühselig, was? Hier gibt's eben keine Laufbänder und Gleitkabinen. Aber was macht das? Stell dir vor, wir würden wieder hier draußen leben. Zu schön, um wahr zu sein. Die Sonne, Vanya. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Irgendwie alles näher und kleiner. Ja. Jetzt laufen wir schon bald 2 Stunden auf diese Hügel dazu. Aber dort leben sie vielleicht. Ja, wenn Pearls uns nicht in die falsche Richtung geschickt hat. Zuzutrauen ist es ihm. Los, Vanya, gehen wir weiter. Wenn nur diese Hitze nicht wäre. Halt! Kommt nicht näher! Ich habe einen Stein in der Schleuder. Hallo? Das ist eine. Dürfen wir näher kommen? Wir haben keine bösen Absichten. Bleibt da stehen! Ich kenne euch nicht! Hier! Sie sehen, ich habe keine Waffen. Meine Hände sind leer. Wo kommt ihr her? Von unten, von Subterra. Von unten? Ist das wahr? Ja, das sieht man. Eure Haut ist weiß und ganz ohne Flecken und ihr habt Haare auf dem Kopf. Sind die echt? Meine ja. Ihr kommt von unten? Wir sind auf einer Exkursion. Das ist Cynthia. Ich heiße Vanya Abernel. Ich bin Lisa. Lisa, schöner Name, ne? Ja, schöner Name. Und ihr bleibt hier wie die anderen? Wie die anderen? Nein, wir kehren nach Subterra zurück. Ihr seid mir unheimlich. Kommt mir nicht zu nah. Manchmal tauchen hier Leute auf, die aus Subterra kommen. Aber die bleiben hier. Es gibt keine Rückkehr nach unten. Wir sind hier, um mit Ihnen zu sprechen. Wozu? Ihr schickt uns doch nur euer Gift und euren Dreck nach oben. Schaut euch doch um. Die Welt hier oben, die Nullebene, muss wieder bewohnbar werden. Wollen Sie mitkommen und unsere Siedlung sehen? Aber das geht nur, wenn wir die Menschen überzeugen, dass hier oben Leben möglich ist. Der Mensch gehört hierher, nach oben, in die Luft, in die Sonne. Schauen Sie mich an. Lisa, kommen Sie mit nach Subterra. Beweisen Sie den Menschen, dass wir hier oben leben können. Da drüben wohnen wir. Ruinen. Wir haben versucht, sie herzurichten, aber wir kommen nicht weiter. Wir sind alle zum Untergang verurteilt, von Anfang an. Kommen Sie mit nach Subterra. Haben Sie gesagt, kommen Sie mit nach Subterra? Ja! Das habe ich immer geträumt, dass sich eines Tages die Tore nach Subterra öffnen werden. Da unten gibt es alles im Überfluss, da werden Krankheiten geheilt. Da leben die Menschen 80 oder 90 Jahre. Davon habe ich immer geträumt. Und jetzt... Halt! Keine Bewegung! Nehmen Sie die Hände hoch! Luis! Los, taste Sie ab, ob Sie Waffen bei sich haben. Die hier ist geladen und ich kann damit umgehen. Die sind friedlich, Luis! Leute aus Subterra sind nie friedlich. Tun Sie die Waffe doch weg, was soll das? Ich weiß, was ich tue. Hier, eine Pistole. Gib sie her. Sie bleiben so stehen. Und jetzt sagen Sie, was Sie hier suchen. Das geht Sie gar nichts an. Ich werde es schon erfahren. Wir haben einen Auftrag vom Centcom. Kenne ich nicht. Wir wollen versuchen, die Nullebene wieder bewohnbar zu machen. Los, bewegen Sie sich. In der Richtung. Du täuschst dich vielleicht in ihnen, Luis. Vielleicht. Aber ich gehe kein Risiko ein mit Subterranen. Los, gehen Sie. Was haben Sie mit uns vor? Weiß ich nicht. Ich will nur wissen, was hier gespielt wird. Das gibt es doch gar nicht, dass hier zwei Subterrane durch die Landschaft marschieren. Wir haben wirklich nur das Gespräch mit Ihnen gesucht. Wir haben es Lisa bereits erklärt. Wir haben Sie eingeladen, uns nach Subterra zu begleiten. Und du hast ja gesagt. Lisa! Wir haben alle unsere Träume, Luis. Aber nicht Subterra! Wer hat denn die Erde kaputt gemacht? Die da unten. Seien Sie doch einsichtig. Los, weitergehen. Wenn Sie keine Outcasts sind wie die anderen, dann werden die da unten sich schon um Sie kümmern. Sie wollen uns gefangen halten? Ja, natürlich. Da werden Sie bald erfahren, was Sie für Subterra wert sind. Lass Sie laufen, Luis. Sie hätten mich mit nach unten genommen. Dich auch. Du hast doch auch davon geträumt. Das hat damit nichts zu tun. Los, weiter. Das war aber höchste Zeit. Verdammt. Brauchen Sie Hilfe? Allerdings. Werfen Sie die Waffe weg. Von mir aus gehen wir alle drauf. Wir hier oben haben sowieso nichts zu verlieren. Werfen Sie die Waffe weg. Sie können... Oh! Ihr habt ihn umgebracht! Das war ein Inkap. Der Mann ist in einer halben Stunde wieder in Ordnung. Alles okay? Gut, dass Sie gekommen sind. Ich kenne die Leute hier. Los, wir fliegen. Kommen Sie, Lisa. Nicht allein hier lassen. Die Ratten, wenn er hier wehrlos liegt. Wir nehmen ihn mit in den Gleiter. Die träumen doch alle nur davon, einmal nach Subterra zu kommen. Herr Koyama. Ja? Vanya Abernel, Personal Code 22-AWS11, ist jetzt eingetroffen. In seiner Begleitung Luis. Personal Code ohne, Bioprofil im Werkraum bekannt. Luis, Personal Code ohne? Dass es so etwas gibt? Ja, bitte. Hallo, Luis. Das ist doch Ihr Name, nicht? Ganz selten, aber schön. Das interessiert mich einen Dreck, ob Sie meinen Namen schön finden. Ich will hier raus. Ich bin nach Subterra verschleppt worden. Das ist Freiheitsberaubung, wenn Sie wissen, was das heißt. Nein, das weiß ich nicht. In Subterra kommen wir ohne solche Schlagworte aus. Aber Nell, hat es keine Schwierigkeiten gemacht, ihn hier auf die 90. Ebene zu bringen? Das hier unten ist die Hölle. Er hat dreimal versucht abzuhauen, aber der Polkom hat sein Bioprofil. Da ging es immer nur bis zur nächsten Rayonschranke. Nichts für ungut, Luis, aber ich will Ihnen mal was sagen. Wenn hier die Hölle ist, dann haben Sie oben das Paradies. Sie haben Freiheit, Sie leben wie Menschen, Sie leben unter freiem Himmel, Sie wissen, was Selbstverantwortung ist. Das ist menschliches Leben. Das glauben Sie doch selbst nicht, was Sie da sagen. Sie Zyniker, Sie Lügner! Soll ich ihm ein Inke? Hier unten ist vielleicht die Nullebene, ist das Fegefeuer. Sie haben doch die Erde kaputt gemacht. Früher hat die ganze Menschheit oben gelebt. Da gehört sie hin. Und jetzt ist da oben nur noch Wüste. Erst habt ihr die Ozonschicht zerstört und dann habt ihr die Meere vergiftet und den Boden verseucht und die Pflanzen- und Tierwelt ausgerottet. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen alt, vergiftet, ausgelaugt, verbrannt. Wir gehören nach Subterra. Wir leben im Zeichen des Maulwurfs. Das können Sie den Menschen generationenlang einreden. Die Menschheit gehöre unter die Erde, in die Höhlen und Bunker. Sie werden immer wieder ans Tageslicht wollen. Wissen Sie, es klingt brutal, was ich sage, aber wenn Sie und Ihresgleichen da oben einmal verschwunden sein werden, die letzten Spuren einer Fehlentwicklung, dann wird bald niemand mehr nach der Nullebene rufen. Dann haben wir wirklich wieder zurückgefunden in den Schoß der Mutter Erde. Lassen Sie mich jetzt endlich laufen. Soll ich ihm ein Inke? Bitte, Sie können gehen. Niemand hält Sie hier fest. Aber Nell, bringen Sie ihn zu den Schleusen. Und lassen Sie sein Bioprofil im Polkom löschen. Kommen Sie, Luis. Ende der Aufzeichnungen Koyama, Vanya Abernel, Luis, Personal Code ohne. Und jetzt lassen Sie mir jemand von der Kommunikation kommen. Die sollen aus diesem netten Gespräch eben einen Spot gegen die Nullebene machen. Ein Leben ist das nicht da oben und so weiter. Klar? In 2 Minuten ist es soweit. Wenn alles klappt. Entsetzlich, diese Gänge und diese Laufbänder. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Sollst du ja auch nicht, Lisa. Vielleicht sind wir bald alle oben. Das Zeitalter der Maulwürfe geht zu Ende. Ich habe Angst. Das habe ich auch. Lisa, du brauchst nur zu reden. Sag, was dir einfällt. Sag, dass deine Heimat oben ist. Sag, dass der Mensch diese wunderbare Erde nur wieder in Ordnung bringen muss. Und dann können wir alle dort oben leben. Und alle werden das hören? Ja, natürlich. Sehen? Ja. Es ist alles genau vorbereitet. Wir sind nicht allein. Ohne meine Freunde wären wir nie hierher auf die 90. Ebene gekommen, ohne Vorladung. Hier entlang. Es ist unheimlich. Das ist der Evakuationsgang. Aber der bringt uns genau in die Telezentrale. Da, die 4. Tür. Ich hab Angst. Denk an das, was du sagen willst. Seht ihr? Die Codekarte funktioniert. Ein Studio. Und damit willst du zurechtkommen? Es ist alles programmiert und ich habe lange genug am Modell geübt. Hier. Ich schalte euch jetzt auf alle Holowände von Subterra. Gleichzeitig beobachten wir auf den Monitoren die Reaktion. Los, stell dich hin, Cynthia. Die Sendung läuft. Ihr werdet betrogen. Der Mensch gehört auf die Erdoberfläche. Seit Jahrzehnten versuchen sie euch das Gegenteil zu beweisen. Weil sie die Erde kaputt gemacht haben. Weil sie das Leben auf der Erde zerstört haben. Darum müsst ihr wie die Maulwürfe unter der Erde leben. In Höhlen und Bunkern. Lasst euch nicht länger blind machen. Ich stelle euch einen Augenzeugen vor. Los, Lisa. Ja. Ich komme von oben. Ich kann euch sagen, wie schön es da oben sein könnte, wenn die Sonne sich am Horizont erhebt, wenn Wolken über den Himmel ziehen, wenn das Wasser in den Flüssen rauscht, wenn der Wind über die Steppe weht. Wunderbar, mach so weiter. Sie werden schon aufmerksam. Sie bleiben vor den Holowänden stehen. Aber die Nullebene ist kein Paradies. Schaut mich an. Ich bin 24 und ich bin eine alte Frau. Meine Haut ist kaputt, meine Haare sind ausgefallen, meine Augen sind halb blind. Aber 1000-mal lieber will ich da oben im Dreck und im Elend leben, als hier unten in euren Menschenkäfigen. Lasst euch nicht länger einsperren. Schaut sie an, wie sie fasziniert sind. Kommt nach oben. Das sind Hunderttausende, die das und bringt die Erde in Ordnung. Ich weiß, was ich sage. Ich habe mein Leben lang dort oben gelebt. Nur dort oben kann eure Seele... Ordnen Sie Incaps an, Herr Koyaman? Nein, keine Incaps. Das erübrigt sich. Geben Sie die neue Holokassette auf die Schirme. Sie kommen zu spät. Sie haben uns gehört und gesehen. Der Funke hat gezündet, Koyama. Ich wäre mir da nicht so sicher. Aber gute Arbeit haben Sie geleistet. Ich habe es schon immer gesagt. Sie sind zu klug für uns. Aber Sie haben es alle gehört. Sie haben mich gesehen. Es gibt uns da oben. Nicht mehr lange. Das Centcom hat beschlossen, die Letzten von der Nullebene nach Subterra zu bringen. In Ihrem Interesse. Hier unten lebt es sich gesünder. Nein, das können Sie nicht tun. Nein. Es ist doch in Ihrem Interesse. Nur Nielsen hat das hintertrieben. Der wollte da oben so eine Art Reserve aufbauen und auf eine zweite Schöpfung warten. Sollen Sie weggebracht werden? Ja, natürlich. Auf die Psy-Ebene. Und Abarnell zum Identitätswandel. Aber vorher sollen Sie sich unsere neue C4-Botschaft noch anschauen. Ich schalte um. Auf der Nullebene ist das Fegefeuer. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen alt, vergiftet, ausgelaugt, verbrannt. Wir gehören nach Subterra. Wir leben im Zeichen des Maulwurfs. Auf der Nullebene ist das Fegefeuer. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen auf der Nullebene ist das Fegefeuer. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen auf der Nullebene ist das Fegefeuer. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen Zeichen des Maulwurfs. Ausgelaugt, verbrannt. Wir gehören nach Subterra. Ein Leben ist das Fegefeuer. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen alt, vergiftet, ausgelaugt. Ein Leben ist das nicht da oben. Mit 20 oder 25 Jahren sind die Menschen alt, vergiftet, ausgelaugt, verbrannt. Wir gehören nach Subterra. Wir leben im Zeichen des Maulwurfs. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel brachten wir Im Zeichen des Maulwurfs von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Cynthia Lesko, Karin Anselm, Vanya Abarnel, Wolfram Weniger, Miroslav Koyama, Ernst August Schepmann, Profmat, ein Büro-Roboter, Barbara Kozarischuk, Nielsen, Harald Heinz, Pearls, Hans-Jürgen Wildgrube, Lisa, Andrea Schöning, Louis, Klaus Hämmerle. Ferner wirkten mit Gabriele Violett, Hans Kemmler und Wolfgang Kaven. Ton und Technik Jochen Brandhoff und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.